Alle, die heute Morgen eingeschaltet haben, seid herzlich gegrüßt. Wir haben den 3. Februar 2024, ein Samstag. So, ganz am Eingang möchte ich etwas sagen über den Begriff Toleranz. Dieser Begriff ist abgeleitet vom lateinischen Wort tolerare und heißt erdulden, ertragen, erleiden. Das bedeutet, dass wenn ich tolerant bin oder Toleranz übe, ich eine gewisse Duldsamkeit oder Leidensfähigkeit mitbringen muss, um das zu leisten. Insbesondere wenn jemand anderes eine Meinung äußert, die vielleicht mit meiner nicht kongruent ist. Das muss ich schon seit vielen Jahrzehnten tun, weil ansonsten könnte ich in dieser Gesellschaft gar nicht bestehen. Und Toleranz gehört eben zu einer offenen Gesellschaft und zur Meinungsfreiheit. Denn ich kann nicht erwarten, dass ein anderer einfach schweigt, nur weil mir was nicht passt. Es muss geäußert werden können, und das heißt, dass derjenige, der das nicht zu ertragen oder zu erdulden oder zu erleiden in der Lage ist, dann halt bitte ausschaltet und nicht zuhört. Es gibt sehr viele Leute, die wollen Meinungen hören, ganz egal, was der Inhalt jetzt ist, die wollen das selbst prüfen. Und um das zu machen und machen zu können, muss zunächst einmal eine Meinung geäußert werden können. Und dazu gehört es, dass diese Duldsamkeit und Leidensfähigkeit vorhanden ist. Nur so funktioniert eine offene Gesellschaft. Naja, und wenn ich anderer Meinung bin, dann kann ich die ja äußern. Und dann kann ich sagen, warum und mit welchen Argumenten ich gegen diese Meinung halte. Aber einfach zu sagen, der soll dies oder das oder darüber nicht sprechen, klingt albern. Der kann ja ein Mikrofon kaufen und einen Telegram-Kanal gründen und Podcasts machen und gucken, wie die ankommen. So, das waren ein paar Worte am Eingang. Aber jetzt wenden wir uns den wichtigen Dingen zu. Der Schachspieler Trump lässt die Katze fast aus dem Sack und sagt, während seiner Amtszeit hätte es keine Angriffe auf das World Trade Center gegeben. Ja, wer den Trump kennt, weiß ganz genau, was das heißt. Das heißt, dass es eigentlich keine Angriffe auf das World Trade Center gab. Und er das jetzt schon mal so mit Priming anreißt und vorbereitet. Und wer von uns hätte das nicht gewusst? Bitte Hand hoch. Das heißt, was kann da noch Schlimmeres kommen, als dann höchstens irgendwann zu sagen, ja, diese hat's nie gegeben. Und die nächste Steigerung wäre dann, die Mörder von JFK namentlich zu nennen. Also für mich ist das der Beginn, dass die Blätter vor dem Mund beginnen zu fallen. Und das hätte in der Konsequenz, dass all die Dinge, die nach 9/11 kamen, dann auch falsche Flaggen sind. All diese Kriege, die dann stattgefunden haben, die ganzen Flüchtlingswellen und Flüchtlingsströme sind ja alle mit 9/11 begründet worden und so weiter und so fort. Ja, was kann man denn sonst noch sagen? Ja, zu lachen ist zum Beispiel auch, dass der Bitcoin plötzlich beworben wird von Firmen, die eigentlich zum Mainstream gehören. Und das, obwohl er wirklich Gift für jedes Fiat-Geld und vor allem für diese staatlich geplanten CBDCs ist. Also der Bitcoin ist ja der Erzfeind von allen CBDCs und von allem Fiat-Geld. Was auch unglaublich lustig auf mich gewirkt hat, ist, der internationale Gerichtshof spricht Russland von allen Anklagepunkten der Ukraine so gut wie frei. Ja, also es sind untergeordnete Dinge vielleicht noch behalten worden, aber in der Mehrheit sind all diese Punkte abgeschmettert worden. Könnt ihr euch vorstellen, dass das vor einem Jahr schon möglich gewesen wäre? Ich nicht, nein. Also es hat sich vieles geändert. Naja, und der Brüller war, die Russen kommen jetzt aus der Kanalisation. Aha. Das heißt, die sind unten in diese Tunnelanlagen eingedrungen. Die haben Bachmut, also Artyomovsk, eingenommen und sind in diese Tunnelanlagen. Jetzt haben sie auch in Avdiivka ähnliche Befestigungsanlagen erobert und dort auch in diese Tunneleinlagen eingedrungen. Und jetzt sind die quasi unter der Erde durch diese Tunnel den Ukrainern in den Rücken gefallen. Die sind quasi, haben die unterirdisch unterquert und sind von hinten gekommen. Und jetzt kommen sie laut westlichen Medien aus der Kanalisation. Ja klar. Was ich auch witzig fand, war, Da ist in Flensburg ein Schiff gekommen aus St. Petersburg oder aus der Nachbarschaft dort und hat Stickstoffdünger angeliefert. Ja, früher hat das die BASF hergestellt, das kann sie aber nicht mehr, weil ja eben das russische Erdgas fehlt. Und damit der Dünger, also Ammoniumnitrat und darauf basierende Düngestoffe, nicht mehr billig genug herzustellen sind. Und deswegen ist also der Anteil von russischen Düngemitteln in der EU von früher mal 6% auf das Vierfache, nämlich 23% angestiegen im vergangenen Jahr. Und man kann mal davon ausgehen, dass jetzt, wo Biden beschlossen hat, dass die USA kein Liquid oder Liquefied Natural Gas, also LNG mehr liefern, das ja sich noch verschärft. Ja, die Europäer haben sich tatsächlich den Nord Stream wegsprengen lassen von den Amis und jetzt hören die Amis auf, ihr Erdgas zu liefern, das ja schon mal viermal so teuer war. Aber jetzt hört das ganz auf und damit wird es noch teurer, weil wir jetzt auf dem Weltmarkt irgendwo irgendwas zusammensammeln müssen. Naja, und jetzt kommt natürlich das Gas und auch das Öl immer noch aus Russland. Allerdings muss jetzt der Etikettenschwindel irgendwo gemacht werden und es muss umgefüllt werden von einem Tanker in den anderen. Und da darf jetzt keine russische Fahne mehr dran wehen oder irgendwas Russisches draufstehen, weil es darf ja nicht ankommen bei uns als russisches Erdöl und russisches Erdgas. Oha, Habeck. Naja, ihr könnt euch vorstellen, viele wachen auf. Ne? Neulich habe ich so ein schönes Meme gesehen, da stand drauf, bitte nur noch Prostituierte für Ministerämter. Wenn wir schon gefickt werden, dann doch bitte nur von Profis. Tut mir leid, dieses böse Wort, aber das stand da drauf. Ne? Und ich weiß nicht, wen er damit gemeint hat, derjenige, der das Meme da erstellt hat. Vielleicht Baerbock, vielleicht Habeck, ich weiß es nicht. Ich habe mal ziemlich verfängliche Bilder von Baerbock gesehen, aber kann keine Aussage über die Echtheit machen. Faktenchecker haben allerdings gesagt, sie wären unecht und das ist nun wieder ein Indiz für ihre Echtheit. Aber schauen wir mal weiter, was so im Politgetriebe alles läuft. Unser Grüßt August redet von Rattenfängern und da ist von Schmeißfliegen und was nix die Rede. Der Herr Weißnix redet von gefallenen Engeln aus der Hölle. Dann haben wir ja schon oft gehört, Ungeimpfte sind ein Blinddarm der Gesellschaft. Der Strazi wird nachgesagt, dass er irgendwas von Fliegen und von einem Scheißhaufen erzählt hat. Und alle etablierten Parteien und Propagandamedien brüllen Nazi, Nazi, Nazi und drehen am Rad. Und Wahlen werden mal wieder gefälscht. Ja? Das heißt, der mit der kleineren Stimmenzahl hat 51% und der mit der größeren Stimmenzahl dann nur noch 48%. Also das mit dem Rechnen ist irgendwie auch abhanden gekommen. Das ist die Schulausbildung und PISA, der Turm steht ja schief, das wissen wir schon lange. Naja, und dann auch noch der Untergang von Evergrande. Das ist der erste große Domino, der fällt. Und was sehen wir? Die Aktienkurse von den Banken gehen nach unten. Und genau die Proponenten, von denen wir schon wussten, dass sie jetzt auf der Abschlussliste stehen, die sind ganz vorne. Ja, was heißt das? Alle Fiat-Gelder der CIA, der WHO, der UNO, der UNICEF, vom Roten Kreuz und weiterer Deep State Organizations werden davon betroffen sein. Das heißt Zahlungsunfähigkeit für diese Organisationen. Und das bedeutet wiederum, dass sie ihre Fußtruppen und Mafien nicht mehr werden bezahlen können und dann wenden die sich gegen sie. Denn alle werden mit Dollar bezahlt. Habt ihr schon mal das Dollarzeichen analysiert? Eine Schlange? Mit Krückstock, die sich um diesen Krückstock windet, klingt wieder nach Eden. Ja, da kam diese Schlange und hat verführt und dann hat Gott ihr die Beine und Arme amputiert und jetzt geht ihr am Krückstock, das ist der Dollar. Und bald geht nichts mehr, auch nicht mehr am Krückstock, weil der ist gerade abgesägt worden. Und dann sehen wir als Folge von all diesen Dingen, dass die Regierungen im Westen ihre Bevölkerungen jetzt massiv anzulügen beginnen. Vorher haben sie schon immer gelogen, aber nicht so massiv und nicht so offensichtlich. Also die haben einfach gar keine Hemmung mehr, denn sie haben das Narrativ verloren. Auch die Medien haben das Narrativ verloren. Und das World Epstein Forum in Davos hat das Narrativ verloren. Und jetzt ist es daran, die Kontrolle zu verlieren. Also erst ist das Narrativ, das geht, dann geht die Kontrolle und dann geht's an die Existenz. Und deswegen drehen die voll am Rad. Achtung, das ist zwar jetzt ganz lustig anzusehen, aber ein Tier, das am Sterben ist, weil es schwer verwundet ist, das versucht noch alles. Deswegen ist es sicherlich für Aufgewachte, das heißt für uns, jetzt eine Zeit zum Frohlocken. Und die Schlafenden kriegen natürlich jetzt langsam Angst und werden wach dadurch. Und für die Aufgewachten ist es jetzt die Zeit, das Narrativ zu übernehmen. Das heißt, die digitalen Soldaten und die Bürgerjournalisten, die nicht zu dieser Propaganda gekauften Journalie gehören, die müssen jetzt aktiv werden und ran an die Buletten. Die Militärs haben alle Hände voll zu tun. Da gehen Dinge ab, die noch nicht in den Mainstream-Medien angekommen sind. Ich kriege da Nachrichten, allerdings die sind unbestätigt, also aufpassen, das ist vielleicht nicht echt. Dass also schon russische Kräfte in den USA im Osten tätig sind, die Chinesen in Mexiko, ich meine jetzt Militärs, ja, und dass da also einiges abläuft. Auch die NATO dreht völlig am Rad. Die machen jetzt da so eine tolle Übung mit 90.000 Soldaten. Naja, und der Russe, was macht der? Der macht mal schnell eine Übung mit 300.000. Hat insgesamt 1,5 Millionen unter Waffen. Und die Chinesen sagen, wir machen da mit. Und die können ja bis zu 100 Millionen Reservisten mobilisieren. 100 Millionen. Überlegt euch das mal. Mit 100 Millionen kann man Erdbeben auslösen. Die brauchen ja nur einen Hocker mitzubringen und alle auf Kommando von dem Hocker zu springen. Und dann ist das eines der größten Erdbeben, die wir gesehen haben. Ja, was haben die nicht alles gemacht? Was für einen Aufwand hat der tiefe Staat betrieben, um Trump zu verhindern? Haben sie es geschafft? Nee, der geht jetzt auf seine dritte Amtszeit los. Also der war ja der 45. Präsident und jetzt ist er bald der 47. Und das mit dem 46., das war so ein bisschen Entdeckung. Das war dieses COG, dieses Continuity of Government. Da hat er nur im Hintergrund agiert und hat vorne diese Sprechpuppe Biden da, also diesen Schauspieler da laufen lassen. Und der spielt ja wirklich seine Rolle toll. Man hat eine Plandemie gemacht im Jahr 2020 und hat versucht, den größeren Teil der Menschheit umzubringen, nur um Trump zu verhindern. Und jetzt haben wir wieder Wahl, ja, und jetzt reden die schon wieder von Disease X und von Krankheit X und was nicht. Hallo? Die haben doch überhaupt nirgendwo eine Handbremse dran. Ja, die sind doch völlig enthemmt. 4 falsche Anklagen mit 1000 Anklagepunkten gegen Trump, Fahndungsfoto, Löschung von Wahlzetteln. Ja, sie werden ihn mit falschen Urteilen versuchen, seine Firmen wegzunehmen und möglicherweise ihn auch ins Gefängnis zu werfen und, was ja neulich dieser nicht gerade sehr klug agierende Alex Soros schon losgelassen hat, diese Geschichte mit der durchschossenen Frontscheibe und dann $47, wobei das zum Teil JFK Silver Certificates waren und keine Federal Reserve Issues, ist eine Aufforderung, dasselbe zu machen wie mit JFK 1963. Und diese ganzen Sachen sind jeweils Wahlveranstaltungen für Trump, weil jedes Mal, wenn sie irgendeine Nummer abziehen, kriegt der mehr Anhänger. Der braucht gar nicht mehr irgendwelche Rallies machen und irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen, denn alles, was die tun, geht nach hinten los und dient ihm. Naja, und immer wieder habe ich euch gesagt, Satanisten kennen keine Umkehr. Das mit der Metanoia, das funktioniert nicht. Sie haben keinen Rückwärtsgang. Das ist genau wie ihr Gott Satan. Also was werden sie tun? Sie werden Illegale, Illegale, Illegale ins Land schleppen, weil sie die Menschen ersetzen müssen, die sie als Wähler verloren haben. Und sie brauchen genug davon, um eine Wahlzettelfälschung überhaupt möglich zu machen. Ja, sie müssen erstmal den Biden loswerden, weil der keinen Hund mehr hinterm Ofen rauslockt. Und sie brauchen jemand Unverbranntes, um steigende Wählerzahlen wenigstens halbwegs glaubhaft erscheinen zu lassen. Also brauchen sie jemand Populäres, der zumindest noch nicht durch irgendeinen Skandal getrübt ist. Und ich denke, dass das dieses Michelchen Obama sein wird. Und dann kann Trump genüsslich ein Fass nach dem anderen aufmachen und zeigen, was für Leute diese Obamas in Wirklichkeit sind. Naja, der tiefe Staat hat inzwischen wahrscheinlich schon festgestellt, dass sein System für Wahlfälschung nicht ausreicht, um gegen Trumps 90 Millionen Wähler anzustinken. Für solche Größenordnungen war das Ding nie angelegt und auch nie geeignet. Und dazu kommt noch, dass inzwischen 3/4 der Amerikaner argwöhnisch geworden sind und genau hinschauen und sogar sagen, bei den letzten Wahlen, und nicht nur die in 2020, sondern auch in 2022, die waren gefälscht. Das heißt, da bleibt nur Bürgerkrieg. Da bleiben nur Cyberattacks und Internetattacken, ja, Krieg gegen den Iran, ja, und dann kann man behaupten, der Iran hätte mit Cyberattacken reagiert und hätte mit Cyberattacken zurückgeschlagen. Und dann noch diese Krankheit X, die keiner kennt, aber alle wissen schon genau wann und was, ja. Also das ist so offensichtlich blödsinnig. Und macht euch nichts vor. Sie werden Menschen wieder ängstigen und sie werden Menschen quälen. Denn nur wer dem tiefen Staat gehorcht, bleibt unbestraft. Und wer ihm nicht gehorcht, der wird bestraft. Naja, jetzt muss man mal schauen, wie das mit dem Iran da wird. Viele Länder sehen die Schwäche der USA. Das ist die Schwäche Bidens. Und ihr seht es ja an den Houthis, ja, die unsere Außengeländerministrierende als Houthis bezeichnet. Das ist die englische Version, das schreibt sich ja mit TH und da wird das Houthis ausgesprochen. Und naja, gut, sie ist ja irgendwie auf irgendeine englische Schule gegangen, behauptet sie. Und das muss sie ja immer raushängen und deswegen spricht sie von den Houthis. Ich habe jetzt schon verzweifelt überlegt, wie wollen sie jetzt da Sanktionen machen gegen die Houthis? Und da dachte ich, naja, das reimt sich doch, ne? No smoothies for the Houthis. Also keine Smoothies mehr für die Houthis. Und das wäre jetzt doch sicherlich die goldene Strategie für Sanktionen gegen die Houthis. Naja, wie gesagt, alles läuft schief. Und wenn jetzt erstmal die Obamas wieder in den Fokus geraten sind und für die dann auch alles schief läuft, naja, dann müssen sie die Wahlen irgendwie absagen. Und mit all diesen Cyberattacks und kriegerischen Akten, die sie da versuchen loszutreten, werden sie das Ausfallen der Wahlen begründen wollen. Den Amerikanern die Waffen wegzunehmen, ist ja gescheitert. Und deswegen machen sie jetzt Gesetze, welches das Bilden von Bürgerwehren verbietet. Also die Verzweiflung hat ein hohes Niveau. Und jetzt kommt schon das Narrativ von den Extremisten, den MAGA-Extremisten. Und man kann sehen, dass jetzt schon irgendwelche Federal-Beamte, also FBI und CIA und solche Leute, schon anfangen zu üben, als Nazi-Truppen aufzutauchen in MAGA-Uniformen, also was heißt Uniform, in MAGA-Outfits. Das hat man ja schon am 6. Januar 2021 gesehen. Ja, und wenn diese ganze Panik nichts nutzt, vielleicht kommt dann auch noch Operation Bluebeam, mal gucken, das ist ja auch schon in der Vorbereitung, macht ja überall irgendwelche Aliens gesehen, 3 Meter groß und die sind mit irgendwelchen merkwürdigen Flugobjekten im Hinterhof von irgendwelchen Leuten gelandet und naja, gibt Handyfotos und Handyvideos und so weiter, keiner weiß, ob die echt sind. Naja, und das ist dann so ziemlich das Ende. Wahlen werden dann wieder vom Militär bewacht, mit Papier durchgeführt und das Militär wird die sichern. Zumindest ist das das offizielle Narrativ der Patrioten, dass es eben zu diesen Wahlen noch kommt. Mal sehen. Das kann auch gut sein, dass das gesagt wird, um den tiefen Staat in Sicherheit zu wiegen, was das Timing angeht. Denn die Wahlen haben ja ein festes Datum. Aber wir müssen uns klar sein, dass seit dem 6. Januar 2021 das Militär aktiv ist. Ja, der tiefe Staat hat damals eine Revolte am Kapitol durchgeführt gegen den amtierenden Präsident Trump. Und das wurde gemacht, um die Verbrechen der Wahlfälschung am 3. November 2020 zu verdecken. Naja, und jetzt versucht man dem Trump das anzuhängen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Der müsste ja dann also quasi eine Revolte gegen sich selbst durchgeführt haben, weil er ja zu dem Zeitpunkt der amtierende Präsident war. Nur Trump hatte über seinen Twitter-Account damals dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und keine Revolte zu machen. Und er rief damit diese tiefen Staatskräfte auf, nicht das zu machen, was am 6. Januar dann geschah, sondern friedlich nach Hause zu gehen. Aber sie haben ihm ja nicht gehorcht, sondern sie haben Trumps Twitter-Account gesperrt und einfach weitergemacht. Und das war dann der Auslöser für das Militär- und Kriegsrecht. Naja, und in Europa gilt das Kriegsrecht ja im Grunde genommen schon seit 1914. Da sind ja nie Friedensverträge gemacht worden, auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Das heißt, der läuft ja immer noch an, es ist ein Waffenstillstand und mehr nicht. Das heißt, alles, was hierzulande passiert, läuft unter Kriegsrecht. Alle Verbrechen, die seit 1914 begangen wurden, sind unter Kriegsrecht begangen worden und werden unter Kriegsrecht abgearbeitet und abgehandelt werden. Naja, und ein Krieg ist da am Gange. Ja, das ist also unterirdische Kriegsführung, also Tunnelkriege, Subterranean Warfare. Und um euch nur mal die Größenordnung von diesem Tunnelkrieg zu zeigen, ja, in einem Army Manual von 2019, da steht drin, also ein Militärhandbuch, da steht etwa eine Zahl drin von 572 Millionen Tunnelanlagen. Wir reden also hier von 500 Millionen und mehr. Und so ist auch zu verstehen, dass die sich geweigert haben, da einfach irgendwo ein Loch reinzusprengen unter dem Meerboden und das Ganze mit Wasser volllaufen zu lassen, weil man nicht wusste, wie viel Wasser dann da reinfließt und wie groß das Ganze ist. Wir müssen uns ja nur mal vorstellen, wenn der Meeresspiegel nur um 2 Meter fällt, aufgrund von Abflüssen in diese Tunnelanlagen, dann heißt das, dass die meisten europäischen und sonstigen Häfen auf der Welt nicht mehr für die Schifffahrt geeignet sind. Das wäre eine Riesenkatastrophe. Hungersnöte würden ausbrechen, Revolten würden ausbrechen, wenn die Schiffe nicht mehr kommen und Getreide bringen und nicht mehr Kohle bringen, nicht mehr Öl bringen, nicht mehr dies und das bringen. Das heißt, da ist ein Schutz, den wir die ganze Zeit genießen, aber nicht begriffen haben, dass der da ist. Wir sehen auch nicht die Rolle Trumps noch wirklich ganz oder schon wirklich ganz klar. Trump steht zwischen den Satanisten und uns, so muss man das sehen. Er fängt die Pfeile ab, die eigentlich auf uns schießen wollen. Ja, wir müssen uns schützen und für uns Verantwortung übernehmen. Und wir müssen auch anfangen zu kämpfen. Natürlich nicht jetzt mit Waffengewalt, aber wir müssen uns klar machen, dass nicht er uns rettet, sondern wir. Er verhindert nur, dass sie uns töten können. Und es geht hier um einen tödlichen Krieg. Und der läuft schon sehr, sehr lange, nämlich solange die Menschheit existiert fast. Also, Adam und Eva wurden geschaffen von Gott nach seinem Bild und in diesen Garten Eden gesetzt. Und dann kam dieser Nachasch, der bei uns mit Schlange übersetzt wird, und hat sie verführt. Und nach dieser Verführung sagt Gott zu dieser Schlange, zu diesem Nachasch, weil du dies getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und dieser Nachkomme der Frau soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, Gott hat damals diesen Krieg vorausgesagt und hat genau gesagt, dass er das will, dass die Menschheit, das heißt die Nachkommen von Eva, dass die den Nachkommen von der Schlange, von Nachasch, den Kopf zertreten. Und er hat dem Nachasch dann quasi die Füße und Beine amputiert. Und jetzt hat er mit dem Dollar da eine Krücke gefunden. Guckt euch mal so ein Dollarzeichen an. Das ist entweder ein Strich mit einer Schlange drumherum. In dem Wort Dollar kommt ja kein S vor. Wieso ist das ein S? Nein, das ist kein S, das ist die Schlange. Und manchmal ist es ein Doppelstrich. Das heißt, die Schlange geht an 2 Krücken. Und auch wenn es einige nicht passt, ja, Gott sagt in Genesis 11, 26 bis 28, siehe, ich lege euch heute den Segen vor und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von den Wegen, die ich euch gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Das heißt, Gott hat damals diesen Krieg angesagt und hat gesagt, ich schütze euch, wenn ihr meinen Regeln gehorcht. Und andernfalls schütze ich euch eben nicht. Und deswegen ist das ja auch so außer Kontrolle geraten. Und ob das uns passt oder nicht, wir können an der Wahrheit nicht vorbei. Die Wahrheit ist eine Naturgewalt. Und diese Naturgewalt heißt Gott. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können an ihm nicht vorbei. Man kann die Augen zuhalten und sagen, nö, das will ich nicht sehen. Aber irgendwann scheppert's. Und dann hat diese Wahrheit uns eingeholt. Und das ist bitter. Aber es ist unvermeidlich. Und deswegen habe ich schon relativ früh im Leben die Augen aufgemacht vor dieser Wahrheit und gesagt, okay, da komme ich nicht drum herum, da mache ich mit. Da gehe ich den Weg und rede mir nicht irgendwas Falsches ein. Und deswegen möchte ich zum Schluss nochmal auf die Kinder kommen. Was haben wir den Kindern angetan in dieser C-Krise? Was haben wir mit den Kindern gemacht? Nicht nur das, was sie mit diesen Spritzen schwer beschädigt haben, sondern in den Schulen und überall wurde denen eine Maske vorgehängt. Sie wurden bei geöffneten Fenstern im kalten Winter ins Klassenzimmer gesperrt. Sie mussten Abstände halten, konnten nicht mehr das machen, was sie sonst gemacht haben, hatten plötzlich ihre Kameraden nicht mehr. denen wurde eingeredet und Angst gemacht, dass sie ihre Oma umbringen und ihren Opa, wenn sie irgendwie husten, niesen oder sonst was machen. Und das sind also seelische Qualen. Ja? Vorher war die Oma noch eine Umweltsau und kurze Zeit später war sie dann plötzlich möglicherweise tot und das Kind soll dafür verantwortlich gemacht werden. Man hat diesen Kindern wirklich schreckliche Dinge angetan. Ich will da gar nicht im Einzelnen jetzt drauf eingehen. Ich will nur sagen, was Gott darüber denkt. Ja? Und das ist im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel gleich am Anfang heißt es, zur selben Stunde taten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Und was macht Jesus jetzt? Er holt ein Kind zu sich, stellt es mitten unter sie und sagt, wahrhaftig, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Das ist also der Marianengraben. Wehe der Welt der Verführungen wegen. Es müssen Verführungen kommen. Doch wehe den Menschen, der zum Abfall verführt. Bleibt jetzt nur noch zu erklären, was der sogenannte Abfall da ist. Das griechische Wort Skandalon ist da dahinter. Und das ist das, was wir als Wort benutzen für den Skandal. Wenn wir mal in der Politik gucken, was so ein Skandal anrichtet, dann endet das meistens im Rücktritt von irgendwelchen wichtigen Leuten. Also ein Skandal und dann muss jemand sein Amt verlassen. Er erreicht also sein berufliches oder politisches Ziel nicht. Er verfehlt sein Ziel. Er muss raus, er muss zurücktreten. Ende Karriere, Ende Gelände. Und hier im biblischen Sinne ist das genau das Gleiche. Das Skandalon ist, wenn ein Mensch sein Ziel, nämlich zurück zu Gott zu kehren, verfehlt und in der Hölle landet. Das ist das Skandalon. Und Jesus sagt, wer aber einem dieser Kleinen, und da ist das Wort Mikron, ja, nicht Aideon, sondern Mikron. Also das eine steht für Kind, das andere Mikron steht für Klein. Wer einer diesem Kleinen. Und das muss nicht unbedingt ein Kind sein, das können auch andere Kleine sein. Insbesondere die Kleinen, die vielleicht politisch keine Stimme haben und keine Macht haben, die nicht zu den Großen gehören, die Großkopferter. Also wer die daran hindert, zu Gott zu kommen, sie also das Ziel verfehlen lässt, das sind die, denen es besser wäre, mit dem Mühlstein im Marianengraben zu enden. Da denke ich oft an unsere Kirchen, ja. Und da denke ich oft an dieses Kapitel in Matthäus 23, wo Christus über den Klerus seiner damaligen Zeit, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, einen Wehruf nach dem anderen verlauten lässt und sie dafür schilt, dass sie die Menschen daran hindern, zu Gott zu kommen. Er sagt sogar eigens, ihr selbst macht es nicht. Ihr geht nicht in das Reich der Himmel. Und den anderen schließt er das zu und lasst sie auch nicht hinein. Und das ist genau das, was der große Vorwurf ist. Und das ist das, was wir unseren Kindern antun. Wir geben sie in eine Schule, wo sie nur noch die Zerebralsteuerung üben und von ihrer Kreativität, von ihrer Intuition und von ihrer empathischen Steuerung nichts dazulernen. Im Gegenteil, das kriegen sie abgewöhnt. Sie kriegen das Kindsein und den Bewegungstrang und den Erforschertrang und all das abgewöhnt. Werden in ein Korsett von Disziplin und damit von völlig unnatürlichen, völlig unnatürliche Dinge eingezwängt. Und dann kriegen sie gottlose, teuflische Lehren gelehrt, wie diesen Blödsinn von der Evolution und andere Sachen. Und werden mit System von Gott weggelenkt. Und Jesus sagt, Skandalon und wehe. Naja, und Deutschland und Österreich sind die einzigen Länder in der Welt, wo ein Schulzwang existiert und nicht Eltern ihre Kinder zu Hause ausbilden dürfen. In anderen Ländern gibt es zwar auch Schulen, und das ist auch in der Mehrheit das, was dann von den Eltern benutzt wird, um ihre Kinder dahin zu geben, aber die könnten in anderen Ländern sie auch selbst ausbilden und sagen, die Mutter bleibt zu Hause, die geht nicht arbeiten, sondern bildet die Kinder aus. Oder in der Nachbarschaft tun sich mehrere Mütter zusammen und bilden die Kinder aus. Nur in Deutschland geht das nicht. Und wisst ihr warum? Weil ein gewisser Schnauzbart aus Österreich das verboten hat, vor 80, 90 Jahren. Und diese Gesetze gelten immer noch, genauso wie seine Steuergesetze und auch die Kirchensteuer. All dieses Zeug geht auf diese Zeit zurück. Und jetzt braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen und dann weiß man, in welchem Regime wir leben. In diesem besten Deutschland aller Zeiten. So, das soll's gewesen sein für heute. Gehabt euch wohl, macht's gut, schönes Wochenende. Bis bald, ciao.